Es ist 1 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. Wir haben im Innenrat in Brüssel, ich würde mal sagen, einen richtigen europäischen Schulterschluss geschafft. Laut Bundesinnenministerin Faeser sind alle EU-Staaten dazu bereit, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Die SPD-Politikerin sprach im ZDF von einer schnellen und unbürokratischen Lösung. Visumsfrei ist es, das heißt es in der Tat. Und dann würde man einen Aufenthaltstitel erlauben bis zu einer Zeit von 3 Jahren. Die Regel ist 1 Jahr, kann dann unbürokratisch verlängert werden. Und das erspart natürlich ein aufwendiges Asylverfahren. Die EU hat außerdem Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte in Höhe von 500 Millionen Euro beschlossen. 450 Millionen sind für Waffenlieferungen vorgesehen, 50 weitere Millionen für Schutzausrüstung oder Treibstoff. Der EU-Außenbeauftragte Borrell betonte, dass es bei den Lieferungen auch um tödliche Waffen gehe. Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung sollen in den kommenden Stunden beginnen. Das melden russische und ukrainische Medien. Eigentlich wollten sich die Unterhändler schon gestern treffen. Grund für die Verzögerung sollen Logistik- und Sicherheitsaspekte bei der ukrainischen Delegation gewesen sein. Für die Gespräche an der ukrainisch-belarussischen Grenze seien von Kiew keine Bedingungen gestellt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich aber skeptisch, dass es bei dem Treffen zu einem Ergebnis kommt. Die Einschränkungen im Luftverkehr haben auch Konsequenzen für Bürger aus westlichen Staaten in Russland. Frankreich rief Reisende auf, das Land zügig zu verlassen. Das Auswärtige Amt rät Deutschen davon ab, nach Russland zu reisen oder sich im Süden des Landes und im Grenzgebiet zur Ukraine aufzuhalten. Nicht nur der Flugverkehr sei eingeschränkt, auch die Nutzung von Kreditkarten sei nur begrenzt möglich. Der Fußballweltverband FIFA hat wegen des Angriffs auf die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt. Unter anderem werden keine internationalen Spiele mehr in Russland ausgetragen, sondern auf neutralem Boden. Die russische Hymne und die russische Fahne sind bei ihren Spielen tabu. Mehrere Länder haben angekündigt, Spiele gegen Russland generell zu boykottieren, darunter Schweden, Tschechien und Polen. Auch in anderen Sportarten gibt es zunehmend Widerstand. Der Weltschachverband hat alle Sponsoren Verträge mit russischen Unternehmen gekündigt und der Judo-Weltverband hat Präsident Putin als Ehrenpräsidenten suspendiert. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bleibt es trocken, teils neblig, dazu Tiefstwerte um 0 Grad im Hochsauerland bis minus 9 Grad. Morgen dann wieder überall sonnig, in Herford 9, in Gummersbach 10 und in Duisburg 12 Grad. Das war WDR aktuell. 3. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Auf der A5 bitte aufpassen, Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Efringenkirchen und Dreieck Neuenburg eine ungesicherte Unfallstelle. Genauso ungesichert ein Unfall auf der A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Die A7 Hannover-Flensburg ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen gesperrt, da wird gebaut. Bis 5 Uhr. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen, beziehungsweise dann in Richtung Norden umgekehrt. Und in Bad Lauchstädt brennt es in einem Strohballenlager. Da kommt es auch zu starker Rauchentwicklung. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten. Und kommt gut durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Sträubel. Wer heute Nacht unterwegs sein darf, ich sag mal von Dortmund nach Berlin vielleicht oder von Nürnberg nach Frankfurt am Main, irgendwo in Deutschland sich auf einer Bundesstraße, Autobahn oder auf dem Feldweg befindet, der sollte nicht einschlafen. Das ist das Wichtigste. Mein Job ist, dass kein Äuglein zufällt bei euch. Und der Lenkradklopfer ist ein Energieriegel für die Ohren. 07221 2011. Da bitte jetzt Vorschläge abgeben mit eurem Lieblingshit, den ihr gerne noch ein bisschen lauter hören möchtet. Der lauteste Hit in dieser Show. 07221 2011. Ich sammle die Vorschläge ein. Deutschland wird in 7 Minuten darüber entscheiden. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice and face off my face whenever, please. Goodbye. lange. Jetzt wird's laut. Noch lauter. Na klar. Der Lenkradklopfer ist der lauteste Hit. Vorschläge aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen heute. Sigmund aus Sigmaringen. Guten Morgen, Sigi. Guten Morgen. Und du verunstaltest in Krauchenwies den schönen Badesee mit deiner Angel. Ganz genau. Ach. Und regt damit die Badegäste auf und die Badegäste regen mich auf. Ja, ja, die Badegäste. Es hält sich in der Waage. Und was ist mit Schlauchbootfahrern? Das bin ich. Ja, wir haben selber auch Schlauchboot dabei zum Angeln. Ach so. Das geht alles. Ah, dann ja. Kann ich da dich mal anstupsen. Ja, klar. Fällt's mir der Angel rein. Oder ich springe ins Wasser und ziehe an der Angel, dann ziehe ich dich rein. Das glaube ich kaum, dass ich da reinfall bei 120 Kilo Kampfgewicht. Ja, warte mal ab, da kämpfen wir gegeneinander da auf dem See. Können wir gar nicht machen ja, zu jeder ja. Zeit. Sigi, ja. Du hast dir ausgesucht einen schönen Song hier von Metallica, Whiskey in the Jar. Ja, genau. Rattenschau. Das ist gute Laune. Mit zwei Angeln könnte man trommeln. Ganz genau. Das ist Vorschlag Nummer 1 für Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, vertreten durch Frank aus Bonn. Hallo Frank, du bist nach 12 Stunden als Taxifahrer endlich zu Hause. Ne? Ja, ich bin nach 12 Stunden endlich zu Hause. Und wo gehst du hin, damit deine Frau nicht gestört wird dann im Haus? Wir haben getrennte Schlafzimmer. Mhm. Mein Mäuschen liegt in einem Himmelbett und ja. Ich werde in mein eigenes gehen, weil wir, ich schnarche halt. Ach so. Und deswegen finden wir auch da unsere Ruhe. Nach 29 Ehejahren ist das doch kein Problem. Na, du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Also da musst du dann dir selbst musst du das immer wieder erklären, wenn du Bilder aus der alten Zeit anschaust. Im Keller bist du aber doch jetzt. Du bist ganz ja, in meinem Büro. Das ist ein Bürokeller. Ist das frustig für dich? Ist das frustig, wenn deine Frau im Himmelbett ganz oben liegt und du musst in den tiefen Keller? Ja, so tief ist ja auch nicht, aber nee, alles, das ist alles gut. Alles gut. Weil hier habe ich bin hier voll ausgestattet, bis auf Toilette. Ach so, ja, das ist ja eklig, wenn du doch nicht mehr eine Toilette hast. Nein, da kann man ja kurz hochgehen. Nein. Ja, das ist, ja. Aber gut, Frank freut sich am Leben und das ist wichtig. Du hast ja ausgesucht von The Sweet Blockbuster. Ja, nee, wir verstehen jetzt. Ja, genau. Das Ganze schön aufdrehen unten im Keller. Ja, genau. Ja, ich schaff noch ein paar Meter über mir. So, ich bin gespannt, wie das ausgeht. 07221 2011, ihr stimmt ab in Deutschland. Was sollen wir lauter spielen? Whiskey in the Jar von Metallica oder The Sweet Blockbuster? 07221 2011. Sigi und Frank, danke für die Vorschläge. Euch eine gute Nacht. Bitte schön. Long night, lonely road, burning fire deep inside me. Nothing's right here. Bright light. Thoughts are talking, but they only blind me. I'm realizing that one night changed a life, but it's great to be alive. I love being alive. I always used to look behind me. are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear you whisper under. Rescue, das ist ein Hauch von Romantik, aber das werden wir gleich mal stören hier mit dem lautesten Hit, mit dem Lenkradklopfer. Der lauteste Hit kommt entweder aus Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Siggi aus Sigmaringen war für Whiskey in the Jar und Frank aus Bonn, der endlich zu Hause in seinem Keller angekommen ist, der würde gerne hören von The Sweet Blockbuster. Da steht 50-50, der Nächste, der anruft hier 07221 2011 ist das Zünglein an der Waage. Hallo, wer da? Silke aus Leipzig. Hallo Silke, du darfst entscheiden. Ich mache wieder einen Trommelwirbel hier. Ja, so bitte Metallica. Okay. Yeah. Smile. 25. Piep. Vorsicht bitte auf der A1 Köln in Richtung Dortmund. Da gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Die Fahrbahn ist blockiert zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Hier bitte eine Rettungsgasse bilden. Das ist der neue Hit von Michael Schulte in der ARD Popnacht. Remember me. I've been thinking about when I'm no longer around. Will you remember me? Cause it was 17 years ago that my father left this world. The memories start to fade. I hope you say when I go that we made this a home. You were part of a family. But when I'm gone, will you still remember me? Cause you live on, that's how it was meant to be. There's so much life to live before I leave. Oh, but when I'm gone, will you still remember me? I know time goes so fast, so when it's over and you're looking back, you smile when you remember me. Until the breath leaves my lungs, I wanna help you become all that you are meant to be. Oh, when I'm gone, will you still remember me? Cause you live on, that's how it was meant to be. There's so much life to live before I leave. Oh, but when I'm gone, will you still remember me? Will you so much life to live before I leave. Oh, but when I'm gone, will you still remember me? Oh, will you Yeah. und es dann wahre Freundschaft gibt. Und der Planet der Liebe wird die Erde sein und die Sonne wird sich um uns drehen. Das wird die Zeit, oh, oh, in der das Wünschen wieder hilft. Das wird die Zeit, oh, oh, in der das Wünschen wieder hilft. 1:32 Uhr. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Auf der A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Da ist eine ungesicherte Unfallstelle. Die Fahrbahn ist blockiert. Sven aus Hamm hat gerade geschrieben, da hat sich ein PKW überschlagen. Bitte hier auch eine Rettungsgasse bilden. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist im Kreuz Leverkusen in der Überleitung zur A1 Richtung Dortmund nach einem Unfall gesperrt. A7 Hannover-Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen wird immer noch gebaut bis 5 Uhr heute früh. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen bzw. in Richtung Norden umgekehrt. In Bad Lauchstädt brennt es und zwar in einem Strohballenlager. Da kommt es auch zu starker Rauchentwicklung. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten. Nach dieser frostigen Nacht wird es tagsüber, wenn der Nebel weg ist, viel Sonne geben in Deutschland. Eigentlich lückenlos. Ein schwacher Wind weht aus Südost bis Ost. Und die Temperaturen 12 Grad in Bochum, in Duisburg ebenso, 11 in Mannheim, in Osnabrück auch. 10 Grad Darmstadt und Bremen, 9 in Hamburg und Kassel, 8 Grad Schwerin und Magdeburg, 7 in Berlin. Und 8 Grad auch in Potsdam, 6 Grad Cottbus, Leipzig, München und 5 in Dresden. Morgen am Dienstag im Nordwesten Deutschlands bewölkt, da regnet es auch ab und zu noch ein bisschen in der Südosthälfte. Da wird es dann weiter sonnig sein und Mittwoch wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Temperaturen sind ähnlich wie heute. Hier ist die ARD Popnacht von SWR3. Ich bin Ben Strobel. Argue, we can fight, yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B, let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely, I'm missing out, I know. These days are way too alone, and I'm not forgiving, love away, but hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but you loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely, I'm missing out, I know. These days are way too alone, and I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. ARD Popnacht aktuell. Wir halten euch die ganze Nacht natürlich auch auf dem Laufenden, was die Ukraine-Krise angeht. Und in der deutschen Politik, da hat sich ja doch einiges gedreht, unter anderem auch die direkten Waffenlieferungen an die Ukraine. Und am Abend kam die Meldung, dass die Europäische Union fast 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine freigibt. Jens Grotegut aus dem ARD Popnacht Aktuell Team. Und das ist ein historischer Moment für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es sei das erste Mal überhaupt, sagte sie, dass die EU den Kauf und die Lieferung von Waffen an ein Land finanziert, das militärisch angegriffen wird. Von den 500 Millionen sind laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell 450 Millionen Euro für Waffen, 50 Millionen für andere Dinge wie Treibstoff und Schutzausrüstung gedacht. Außerdem kündigte er an, dass bereits heute die geplanten neuen Sanktionen gegen russische Oligarchen, Geschäftsleute und weitere Politiker in Kraft treten werden. Von ihnen sollen sämtliche sämtliche in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren werden. Ein Bild, das gestern ja viel bewegt hat, das waren die vielen Menschen auf deutschen Straßen, die gegen den Krieg protestiert haben. Allein in Berlin, da hatte man eigentlich ja nur mit so 20.000 Menschen gerechnet. Am Ende wurden es dann weit mehr. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich. Das ist so offizielles Sprech, also mehr als 100.000 Menschen. Die Veranstalter meinen, da waren 500.000 Teilnehmer, darunter diese Frau. Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen und musste mir das Weinen unterdrücken, weil ich so berührt bin, dass so viele Menschen aufstehen. Auf Plakaten forderten die Menschen Stop Putin, Stop War, Heizung runter für den Frieden oder auch mit so einem Augenzwinkern Make Borscht, not War. Manche Schilder wiesen auch auf die Nähe zum Kriegsgebiet hin. Berlin-Freiburg 680 Kilometer, Berlin-Front 670 Kilometer. Mit einer Schweigeminute gedachten die Protestierenden der Menschen in der Ukraine und den bisherigen Opfern des Krieges. Und auch heute werden wieder viele Menschen auf die Straßen gehen und nicht nur wegen Rosenmontag. Ne? In Köln zum Beispiel, da soll es heute am Rosenmontag Menschen auf der Straße geben, aber statt eines Karnevalsumzugs soll es auch da eine Friedenskundgebung werden mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Und die sollen durch die Stadt ziehen auf der Strecke, wo normalerweise der Umzug läuft. Aufgerufen dazu hatte das Festkomitee Kölner Karneval. Kostüme sind hier aber, heißt es, ausdrücklich erwünscht. Jens Grotegut aus dem ARD Popnacht Aktuell-Team und alle Infos zur Ukraine-Krise immer hier aktuell auch im laufenden Programm. Hello, darkness, my own. Talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing. Riding songs and voices now. 46. Vorsicht bitte. Ein defektes Fahrzeug steht auf der A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Osnabrück Hafen. Da ist ja ein neuer Hit von DJ Tiesto und Ava Max. That's the motto. Throwback with no chaser, with no trouble. Popping that mo and baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. What's love but a second-hand emotion? wenn man an Mallorca denkt, denkt man natürlich an Sommer, Sonne und Party, aber nicht, dass man da jetzt auf dem Boden kniet und ein Haus renoviert. Markus Horbach, der lebt ja eigentlich in Deutschland mit seiner Frau, aber er ist alleine dort. Seine Frau ist weiter hier geblieben in der Bundesrepublik. Und Markus kniet auf dem Boden auf Mallorca. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was gibt's denn alles noch zu machen in dem alten Haus? Ja, der größte Teil ist gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, den Boden zu legen. Morgen früh will ich mit meinem Nachbar die Küche bauen. Und dann ist fast soweit alles fertig. Dann habe ich noch das Schlafzimmer und das Gästezimmer. Dann müssen noch die Wände ein bisschen gemacht werden. Aber ja, ansonsten dürfte dann im Großen und Ganzen alles fertig. Wie lange hast du denn gearbeitet jetzt dann insgesamt, wenn alles fertig ist? Oh je, ja, ich war im Oktober das erste Mal hier, wie ich das Haus quasi übernommen habe, ja, vom Notar. Da war ich 4 Wochen hier und jetzt werden es wahrscheinlich nochmal so 3,5 Wochen insgesamt. Ja. Und ich meine, ist ja ein toller Entschluss. 3,5 Wochen. Ja, also ist ordentlich, aber ich meine, es ist ja trotzdem noch eine kleine Zeitspanne, wenn man überlegt. Also man muss ja auch noch berechnen, dass du deine Partnerin überreden musst, auch dann dorthin zu ziehen. Das ist aber kein Problem gewesen. Nee, also hinziehen, das wird wahrscheinlich zuerst jetzt mal nicht. Ich habe noch einen Sohn, der ist 6,5 Jahre alt, bevor der seine Ausbildung fertig hat und seine Schule und überhaupt alles. Also erstmal Ferienhaus. Erstmal Ferienhaus, genau, richtig. Ja. Wenn dann irgendwann mal später der Sohn die Ausbildung und alles fertig hat und mit beiden Füßen im Leben steht, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. Sprichst du in Spanisch schon? Un poco. Also ich bin dabei, es zu lernen. Ja. Mein Nachbar nebendran ist ein Deutscher, ist aber schon seit, was hat er mir gesagt, seit 11, also seit der 11 ist, wohnt er hier. Nun unterhält man sich und aber nur auf Deutsch, das ist das Schwierige, ne? Und der spricht halt fließend Deutsch, Spanisch, Mallorquin und mit dem bin ich halt immer so ein bisschen halt am Lernen. Ja, ja. Das muss man sich dann schon drauf schaffen, weil sonst ist es peinlich. Ne? Wenn man irgendwo in so einen, was weiß ich, Baumarkt geht und kann doch nicht mal eine Schraube irgendwo bestellen, das ist ja auch doof. Nee, also wie gesagt, ich bin dabei natürlich. Ja. Das dauert alles. Aber ich bin dabei. Tolles Projekt. Lieber Markus, ich begleite dich noch ein paar Nächte, wenn du am Boden kniest und da ordentlich das Haus in Ordnung bringst und dann schickst du mir ein paar Fotos, die ich hochhalte, ne? Alles klar, bis bald. Ciao. Jo, ciao. When the beat drops out and the people gone, we still be there for me, child. And when the lights go out and the morning come, we still be there for me, child. When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. Song will write you, you don't write it. I didn't mean to fall in love. It was rhythm that created us. I was running, we collided. Baseline. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out, es ist jetzt 1:57 Uhr, eine Gefahrenstelle von der A3 Frankfurt in Richtung Köln. zwischen Neuwied und Neustadtwied. Eine ungesicherte Unfallstelle. Hier ist die ARD Popnacht. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay.